Halleluja. Halleluja. Ich spüre wirklich, wie die Engel auf diesem Halleluja gerade draufkommen. Ich glaube, wir sollten es nochmal singen. Wirklich auch vielleicht sogar ein paar Mal wiederholen, weil ich spüre wirklich, dass die Engel sich auf dieses Halleluja draufsetzen. Das heißt, der Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Sie, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, es ist entscheidend, dass du jetzt einfach aus deiner Seele raustrittst, aus dem seelischen, natürlichen Bereich, aus jedem Gedanken, vielleicht noch an das Mittagessen, aus jeder Müdigkeit, vielleicht durch die Mittagspause oder was auch immer, dass du raustrittst, weil die Engel Gottes wollen aktiv werden hier im Raum. Ich kann das spüren, aber wir müssen wirklich da im Geist und in der Wahrheit reingehen, in dieses Halleluja. Oh, Halleluja. Ah, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hier wirklich Engel hier im Raum aktiv sind. Und manche wirklich wie so, die flattern teilweise umher und sie umschmeicheln Einzelne hier im Raum geradezu. Und manche sind hier im Raum und du hast vielleicht eine schwere Last getragen die letzte Zeit. Aber eine Bedrückung oder eine Schwere, einfach die auf dir war, die Umstände, was auch immer, Menschen um dich herum, was auch immer es war, vielleicht ein geistlicher Kampf, was auch immer es ist. Aber gerade jetzt sehe ich einmal, wie wirklich die Engel um dich herum gehen, um dich herum flattern und fliegen und wie eine Leichtigkeit kommt. Also Gott, es heißt im Wort Gottes, er zerbricht das Joch auf ihrer Schulter. Halleluja, da kommt eine Leichtigkeit. Engel Gottes bringen eine Leichtigkeit, es hebt sich jetzt. Lass einfach los, lass einfach los. Oh, sing ihm im Geist, sing ihm einfach wie ein Kind. Oh, Riversiada la Badala. Oh, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hat er sich Lob bereitet. Oh, Riversiada la Badala. Spirit, I love you. Sing ihm, Jesus, sing ihm dein Liebeslied. Sing ihm dein persönliches Liebeslied. Jesus, I love you because you first love me. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you because you first loved me. Father, Father, I love you. Father, I love you. Father, mit deinem ganzen Herzen. Oh, warte nicht, bis Gott auf dich herabkommt, sondern mach dich eins mit seiner Frequenz, indem du dich eins machst mit dem Lobpreis. Oh, das ist der Lobpreis im Himmel und auf der Erde. Es ist ein Lobpreis. Du bist würdig. Vater, gieß deine Liebe aus, gieß deine Liebe aus hier in diesem Raum, gieß deine Liebe aus auf jeden einzelnen Sohn, auf jede einzelne Tochter, Herr. Vater, gieß aus von deinem Thron, Herr. Gieß aus Heilung, Herr. Gieß aus Freisetzung, Befreiung, Herr. Gieß aus Trost, Herr. Gieß aus, gieß aus, gieß aus. Oh, gieß aus. Gieß aus, Vater. Oh. Oh. Oh, mehr von dir, Vater. Und ich spüre so stark wirklich die Sehnsucht des Vaters, seine Kinder an seinem Herzen zu haben. Dich wirklich an sein Herz zu drücken. Und ich spüre gleichzeitig, dass manche noch wie so einen Abstand lassen, einen Sicherheitsabstand. Und teilweise hat es mit Verdammnis zu tun, dass du denkst, du genügst nicht, dass du denkst, du bist nicht heilig genug, nicht rein genug für den Vater, weil du vielleicht Fehler gemacht hast, weil du vielleicht Dinge gemacht hast, die man nicht hätte machen sollen, tatsächlich, die gegen die Liebe waren, die Liebe des Vaters. Aber der Vater sagt dir heute Nachmittag, ich verdamme dich nicht. Ich verdamme dich nicht. Sei frei und los von dieser Macht von Verdammnis auf deinem Leben. Sei frei und los, zu mir zu laufen. Sei frei und los, auf meinen Schoß zu kommen. Sei frei und los, auf meinen Schoß zu klettern. Ich will dich an mich drücken. Ich will dich ganz nah bei mir haben. Ich stoße dich nicht zurück, sondern ich ziehe dich an mein Herz, sagt der Vater heute Nachmittag. Halleluja. Also lauf in seine Arme. Lauf in seine Arme und spring auf seinen Schoß. Oh, er sehnt sich nach dir. Es ist der Vater, der dich lockt. Es ist der Vater, der dich ruft in sein Herz. Oh, es ist der Vater, der dich ruft an seine Brust. Mm-hmm. Halleluja. Wenn eins der Instrumente einfach auf sich den prophetischen Geist spürt, dann geht einfach hinein. Prophezeit. Prophezeit die Liebe des Vaters. Auf, er füllt dieses Loch mit seiner Liebe auf. Person, die voll erfüllt ist mit seinem Geist, mit seiner Liebe. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre, und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Oh. Also er will uns belehren aufgrund seiner Wege. Das heißt im Psalm 103, dass er Mose kundtat, oder dass er Israel kundtat seine Taten, aber Mose tat er kund seine Wege. Seine Wege, das ist sein Herz. Das ist, wie er denkt, wie er Dinge tut, wie er Dinge machen will. Er will uns belehren aufgrund seiner Wege. Er will uns seine Wege lehren, sein Herz lehren, seine Gedanken lehren, seine Art und Weise, Dinge zu tun, will er uns lehren von Herz zu Herz. Er will uns nicht nur seine Taten sehen lassen im Äußeren, er will uns nicht nur seine Wunder sehen lassen, das auch, aber nicht nur, sondern er will uns seine Wege zeigen. Er will uns belehren aufgrund seiner Wege. Er will uns Anteil haben lassen an seinen Wegen, wie er die Dinge tut. Also das heißt, in Jesaja 55 heißt es, so viel höher sind seine Wege als unsere Wege. Also seine Wege sind anders, als dein Verstand sich das vorstellt. Seine Wege sind anders, als du das dir mit deiner theologischen Ausbildung zurechtgelegt hast. Manchmal. Nichts gegen theologische Ausbildung ist gut, aber also seine Wege sind nicht nur graue Theorie. Seine Wege ist nicht nur Theologie. Seine Wege sind nicht nur Prinzipien, sondern seine Wege ist sein Herz. Sein Herz. Und er will uns verbinden mit seinen Wegen an diesem Wochenende. Wenn du einfach das möchtest, wenn du einfach auch diese Verbindung zu seinen Wegen möchtest, wenn du diese Sehnsucht spürst, seine Wege zu kennen, dann mach einfach Folgendes. Leg einfach eine Hand auf dein Herz, am besten die linke, die ist nämlich da in der Nähe. Leg einfach deine linke Hand auf dein Herz und die rechte Hand streck aus zu ihm. Als ein Zeichen, dass du dich verbindest mit seinen Wegen. Vater, wir danken dir für deine Wege, Herr. Deine Wege sind nicht unsere Wege, Herr. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So viel höher der Himmel ist, so viel höher sind deine Wege als unsere Wege und deine Gedanken als unsere Gedanken. Aber Herr, durch Jesus Christus hast du den Weg freigemacht, die Verbindung wiederhergestellt und wir können uns jetzt verbinden mit deinen Wegen, Herr. Oh, ja. Und gerade jetzt tun wir das im Glauben, wir verbinden uns, Herr. Vater, hier sind wir, Herr. Und wir sagen, lehre mich deine Wege. Sag es einfach mal, lehre mich deine Wege. Lehre mich deine Gedanken. Lehre mich dein Herz. Oi. Oh. Oh. Und im Glauben setzen wir es frei in dem Namen Jesus, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Verbindung, Herr. Wir danken dir, dass diese Verbindung steht im Geist, Herr, zu jedem einzelnen Kind Gottes, Herr. Diese Verbindung, wir sind deine Lieblinge, Herr, und du hast diese Verbindung wiederhergestellt durch das Opfer von Jesus. Und so können wir uns jetzt durch Glauben verbinden mit deinen Wegen, Vater. Lehre uns deine Wege, auch an diesem Wochenende. Herr, lass dieses Wochenende so ein Gipfeltreffen sein, Herr. So ein Gipfeltreffen auf dem Berg des Herrn, Herr. Herr, wo Weisung ausgeht, Herr. Ja, wo du uns belehrst gemäß deiner Wege, Herr. Wo du uns deine Wege lehrst, Herr. Oh, lehre uns, Herr, auf eine wunderbare, ja, auf deine wunderbare, übernatürliche Art und Weise an diesem Wochenende, Herr. Weil was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Und wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Vater. Sag ihm einfach nochmal, dass du ihn liebst. Vater, ich liebe dich. Herr Jesus, ich liebe dich. Danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du mich lehrst in den Wegen des Vaters. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Dann dürft ihr einfach in dieser Gegenwart bleiben und an eure Plätze gehen. Halleluja. Und unterwegs einfach nochmal jemand drücken und sagen, schön, dass du auch mit mir im Wohnzimmer des Vaters bist. Halleluja. Halleluja. Schön, dass du mit mir im Wohnzimmer der Liebe des Vaters bist. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Puh. Weißt du, wir wachsen. Wir wachsen in dieser Beziehung. Ich habe heute Morgen darüber gesprochen, dass wir Lieblinge des Vaters sind. Das ist unsere Position. Ja. Unsere Position ist Lieblinge des Vaters. Das bist du. Halleluja. Oh, ist ein bisschen laut, huh? Bin ich ein bisschen laut? Oder? Ein bisschen laut, ja. ein bisschen dumpf. Könnt ihr das ein bisschen anders einstellen? Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Liebling des Vaters. Halleluja. Und diese Realität, die ergreifst du durch Glauben. Sag mal, durch Glauben. Es ist dir geschenkt aus Gnade. Gott hat dir aus Gnade diesen Stand geschenkt. Also den hast du, wenn du einfach liest im Wort Gottes, das ist so. Er hat uns so geliebt, wie er Jesus geliebt hat. Das ist so, das geht von ihm aus, das ist Gnade, dafür hast du nichts getan. Amen. Aber es wird wirksam in deinem Leben durch Glauben. Das heißt, indem du diese Position ausfüllst durch Glauben. Amen. Indem du in diese Position eintrittst durch Glauben. Halleluja. Herzlich willkommen, Lilo. Schön, dass du da bist. Halleluja. Preis den Herrn. Dass du es hergeschafft hast. Sehr schön. Halleluja. Wir sind gespannt, auch von dir nachher zu hören gleich. Halleluja. Du auch. Halleluja. Durch Glauben. Weißt du, die ganze Beziehung, die du hast mit dem Vater, die du hast mit Jesus, sie wird entwickelt durch Glauben. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Sie wird entwickelt durch Glauben. Sie, wie alles andere im Geistlichen, es beginnt nicht mit dem Fühlen. Verstehst du? Es beginnt nicht damit, dass du eines Morgens aufwachst und sagst, wow, ich fühle mich so als Liebling des Vaters. Alles um mich herum ist eingehüllt in der Liebe des Vaters. Jetzt weiß ich, dass es so ist. Amen. Oft ist es so, dass du gerade morgens erst noch mal dir bewusst machen musst, was eigentlich Sache ist. Amen. Und dass das Gefühl erstmal noch mal ganz anders ist im ersten Moment. Aber wir lernen ja immer schneller durch Glauben. Amen. Durch Glauben machst du dir bewusst, wow, der Vater ist da. Er liebt mich so sehr. Ich bin sein Liebling. Er ist mit mir. Heute steht er hinter mir wieder. Heute ist er, geht er mit mir wieder durch den Tag. Heute ist er wieder voll für mich am Werk. Er bahnt schon die Wege. Seine Engel sind mir zugeteilt, um heute schon wieder Dinge vorzubereiten, die er möchte, dass sie in meinem Leben passieren. Heute ist er schon wieder, bevor ich aufgestanden bin, hat er schon die Dinge vorbereitet. Das heißt im Wort Gottes, die Werke sind bereits zuvor vorbereitet, dass wir nur noch in ihn wandeln brauchen. Ich meine, das ist Gnade. Amen. Du musst also nicht morgens aufwachen und dir den Kopf zerbrechen und sagen, oh, was mache ich heute wieder? Sondern die Sachen sind vorbereitet. Du musst nur eintreten in das, was vorbereitet ist. Und ich möchte jetzt in dieser Stunde kurz ein paar Minuten darüber sprechen, über einen weiteren Aspekt wirklich unserer Beziehung zum Vater, der sich letztendlich ergibt aus dem, was ich heute Morgen gesagt habe, über unsere Sohnschaft, über die Tatsache, dass wir Lieblinge des Vaters sind, ja, über die Position, die wir haben. Ja. Das ist erstmal wichtig. Vielen Christen ist es gar nicht bewusst, dass das der Ausgangspunkt ist. Sie denken, das ist der Punkt, den müssen sie erreichen. Ich muss ein Liebling des Vaters werden, indem ich mich gut benehme und indem ich alles richtig mache und indem ich lerne, als ein Christ zu leben und so weiter. So werde ich langsam mehr und mehr dem Vater gefallen. Nein, das Wort sagt, das ist deine Ausgangsbasis. Du hast ihm schon gefallen. Amen. Halleluja. Das glaubst du. Du glaubst, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Du glaubst, dass Jesus die Tür zum Vater für dich geöffnet hat. Du glaubst es und somit trittst du ein. Und von einem Mann Gottes in der Bibel, von dem es auch heißt, dass er unser Glaubensvater ist. Jetzt wisst ihr schon, von wem die Rede ist. Ja, wer war noch unser Glaubensvater? Abraham. Amen. Von Abraham heißt es auch, er glaubte Gott. Ja? Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja? Kannst du lesen, Jakobus 2, Vers 23 zum Beispiel. Er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und dann, und das ist interessant, und dann wird die Beziehung beschrieben, die Abraham hatte mit Gott, weil er Gott geglaubt hat. Ja, das war die Voraussetzung, er glaubte Gott, er glaubte der Liebe Gottes, er glaubte der Liebe des Vaters und weil er dieser Liebe des Vaters glaubte, wurde es ihm erstens zur Gerechtigkeit angerechnet, das heißt, er bekam freien Zugang zu Gott, zum Vater und dann im zweiten Teil des Verses heißt es, und er wurde Freund Gottes genannt. Amen. Sag mal Freund Gottes. Freund Gottes. Wie viele von euch würden es auch so sehen, dass wenn du einen Sohn hast, jetzt im Natürlichen, ja, wenn dein Sohn geboren wird, kannst du als Vater schlecht sein Freund sein, sondern dein Sohn braucht die Flasche und Nuckel, Nuckel und schreit und Pampers wechseln und so weiter. Das heißt, du bist der Vater, der sich einfach um dieses kleine Würstchen kümmert. Ja? Und auch wenn, ja, Mensch, genau, nicht Würstchen, ja, ja, sorry. Okay. Okay. Und wenn der Sohn oder auch die Tochter, ist ja egal, aufwächst, ist es auch so, du wirst nicht erwarten, also ich meine, manche Eltern machen es, aber ich halte es für falsch, also sich schon ein dreijähriges Kind zu fragen morgens, was möchtest du denn gerne heute anziehen? Ja? Ich halte es für eine Überforderung, ja? wenn Kinder schon so früh solche Entscheidungen treffen sollen, solche weitreichenden. Nein, es ist einfach, verstehst du, bis zu einem gewissen Alter musst du als Kind, als Eltern einfach den Kindern sagen, was sie tun sollen. Ich halte es auch für falsch, ein 6- oder 8-jähriges oder 10-jähriges Kind zu fragen, hast du heute Lust, in den Gottesdienst zu gehen? Ich weiß, wie meine Antwort gewesen wäre als 6-, 8- oder 10-Jähriger. Aber ich wurde nicht gefragt. Wenn meine Eltern in den Gottesdienst gingen und Kindergottesdienst war, dann ist man in den Gottesdienst gegangen. Es war gar keine Frage. Das wurde nicht jeden Sonntag neu entschieden. Verstehst du? Verstehst du? Also, Kindschaft bedeutet zunächst einmal, Abhängigkeit bedeutet auch ein Gefälle an Autorität. Das ist ein großer Fehler in der Erziehung, wenn du zu früh deine Kinder sozusagen auf dieselbe Stufe nimmst wie dich. Oder wenn zum Beispiel Mütter ihre ganzen Probleme, die sie mit ihrem Mann haben, mit den Kindern teilen. Eine völlige Überforderung. Ja? Das funktioniert nicht. Ja? Kinder müssen Kinder sein. Richtig? Okay. Aber dann kommt der Punkt, wo Kinder erwachsen werden. Wo sie immer mehr mündig werden. Und wie viele von euch würden mir auch zustimmen, dass du nicht einen 18-jährigen Sohn genauso behandeln kannst wie einen 5-jährigen? Also du kannst es schon, aber ob das jetzt der Beziehung so gut tut, weiß man nicht. Ne? Verstehst du? Irgendwann werden die Kinder mündig und dann musst du sie als ein mündiges Gegenüber behandeln. Du kannst nicht denken, dass wenn dein Kind, was weiß ich, 50 Jahre alt ist irgendwann mal vielleicht, ja, kann ja sein, dass dann dein Kind noch wegen jeder Kleinigkeit zu dir gerannt kommt und sagt, soll ich das so machen, Papa, soll ich das so machen? Und dann sagst du, ja, so, so, und dann macht das Kind so. Oder du rufst an und sagst, das muss aber so machen. Und dann sagst du, jawohl, Papa. Das funktioniert nicht. Amen. Sondern was passiert irgendwann mal, wenn es gut läuft? Das ist immer die Frage, wie sich die Beziehung entwickelt im Natürlichen. Aber unser Vater im Himmel ist perfekt in der Beziehung. Wenn es gut läuft, wenn das Kind wächst, wenn das Kind mündiger wird, dann wird irgendwann mal aus Kindschaft Freundschaft werden. Du bleibst immer das Kind deines Vaters. Das wird immer so bleiben oder deiner Mutter. Das ist immer so. Das ist immer eine spezielle, besondere Beziehung. Das wird es immer sein, ja? Und trotzdem ist es so, es wird mehr und mehr gleichzeitig auch zu einer Beziehung auf Augenhöhe werden, wo du einfach dich austauschst, wo du auch freundschaftlichen Umgang miteinander hast. Das heißt mit anderen Worten, der mündige Sohn ist, oder der mündige Sohn des Vaters, der mündige Sohn Gottes, wächst mehr und mehr hinein in Freundschaft mit Gott. Okay? Sag nochmal Freundschaft mit Gott. Halleluja. Wie viele von euch wollen hineinwachsen in Freundschaft mit Gott? Amen. Jetzt sagst du, ja, wodurch zeichnet sich Freundschaft aus? Wodurch zeichnet sich eine freundschaftliche Beziehung mit Gott aus? Preis den Herrn, dass wir die Bibel haben. Da steht es nämlich drin. Ja, von Mose heißt es auch, dass er ein Freund Gottes war. Und in 2. Mose 33, Vers 11 heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mit anderen Worten, was macht Freundschaft aus? Freundschaft wird dadurch gekennzeichnet, dass du dich mit deinem Freund von Angesicht zu Angesicht unterhältst. Du schaust ihm ins Gesicht und er schaut dir ins Gesicht. Du schaust nicht auf ihn runter, er schaut auch nicht auf dich runter, sondern ihr schaut euch einander ins Angesicht. Der eine sagt was, der andere sagt was. Der eine redet, der andere redet. Der eine antwortet, der andere antwortet. Das ist Freundschaft. Amen. Und von Mose sagt das Wort Gottes, dass Gott mit ihm redete, wie ein Mann mit seinem Freund redete, nämlich von Angesicht zu Angesicht. Und wenn Abraham ein Freund Gottes genannt wird, dann können wir davon ausgehen, dass auch er mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete. Amen, weil das ist das, was Freundschaft ausmacht. Er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Okay, jetzt bringen wir das zusammen, was ich gesagt habe. Wenn Freundschaft bedeutet, von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden, und vorher habe ich gesagt, Abraham glaubte Gott und deshalb wurde er Freund Gottes genannt, wie entwickelst du also deine freundschaftliche Beziehung mit Gott, dem Vater, und mit Jesus, wie entwickelst du, oder mit dem Heiligen Geist, wie entwickelst du diese Beziehung? Durch Glauben. Durch Glauben. Die Grundlage ist Glauben. Du musst glauben, das heißt Hebräer 11, 6 heißt, wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist. Das heißt, du glaubst, hey, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, Vater, hier bin ich, ich rede jetzt mit dir, ja, dann glaubst du, dass Gott da ist und dass du tatsächlich mit Gott reden kannst. Das musst du glauben. Du siehst ihn ja die meiste Zeit nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe ihn jetzt die meiste Zeit nicht physisch. Ja. Okay? Aber ich glaube, dass er da ist. Und ich glaube, dass er mich hört. Amen, weil mir das Wort Gottes auch sagt. Da könnte ich jetzt auch ein paar Verheißungen, ein paar Zusagen sagen. Ich glaube, dass er mich hört. Ich glaube, dass er mein Freund sein will. Heute Morgen haben wir gesagt, ich glaube, dass ich sein geliebter Sohn bin, dass ich sein Liebling bin. Was glaubst du? Will er die Stimme seines Lieblings hören oder will er sie nicht hören? Will er mit seinem Liebling Austausch haben oder will er es nicht? Na komm. Amen, du willst Austausch haben. Weißt du, wenn du jemanden liebst, dann willst du Austausch haben, dann willst du wissen, hey, wie geht's dir? Was empfindest du da? Wie war das? Was ist da? Was bewegt dich? Und so weiter. Das heißt, er will Austausch mit dir haben. Das glaubst du. Und dann hast du Austausch mit ihm. Wie hast du Austausch mit ihm? Durch Glauben. Also ich möchte das reinlegen, verstehst du? Es ist alles durch Glauben, weil sonst geben manche Christen gehen zu schnell auf. Du gibst zu schnell auf in der Beziehung zum Vater. Du setzt dich hin und dann sagst du, okay, Herr, jetzt bin ich da. Und dann denkst du, oh, was spüre ich? Gar nichts, okay. Und dann ist schon der Glaube wieder unten und du merkst es gar nicht. Und dann denkst du, irgendwie mit der Freundschaft mit Gott, das funktioniert bei mir nicht. Verstehst du, es ist durch Glauben. Und Glaube muss entwickelt werden. Und da möchte ich heute in dieser Stunde dich ein bisschen anregen und ein bisschen inspirieren. Wie entwickelst du, und zwar ganz praktisch auch, und dir ein paar Tipps geben. Wie entwickelst du deine Beziehung als geliebter Sohn des Vaters zum Vater? Wie entwickelst du deine Freundschaft mit Gott? Wie entwickelst du diese Beziehung durch Glauben? Ja. Es ist immer durch Glauben. Die Grundlage ist immer durch Glauben. Und Glaube, weißt du, Glaube ist wie ein Muskel. Ja, ich meine, wie von euch haben schon gemerkt, also je älter man wird, man sagt so, ab 50 ist es so, wenn du Muskeln nicht trainierst, dann baust du ständig ab. Ja. Also du musst eigentlich ständig ins Fitnessstudio gehen, du musst, glaube ich, mindestens einmal die Woche im Fitnessstudio deine Muskeln trainieren, damit sie nicht weniger werden. Ja. Das heißt, die müssen trainiert werden. Okay, ja, das ist auch mal eine interessante Information. Gell? Ja. Okay. Muskeln müssen trainiert werden. Okay, und Glaube ist wie ein Muskel. Glaube muss trainiert werden. Die Beziehung zum Vater muss eingeübt werden. Das klingt vielleicht komisch, aber es ist so. Wir haben manchmal diese Vorstellung, ja, so eine romantische Vorstellung, verstehst du? Ah ja, wenn Gott, jetzt habe ich gehört, Gott liebt mich so sehr. Ah, dann muss ja so sein, wenn ich jetzt mich hinsetze und sage, Gott, hier bin ich, dann muss ich die Engel singen hören und dann Trompeten und was weiß ich, der Hochzeitsmarsch schon im Hintergrund und alles, verstehst du? Ist so romantisch. Aber weißt du, Abraham wurde nicht Freund Gottes genannt aufgrund irgendwelcher romantischen Empfindungen, sondern er wurde Freund Gottes genannt durch Glauben. Und er lebte in dieser Beziehung zu Gott durch Glauben und Mose lebte in dieser Beziehung zu Gott durch Glauben und wir leben in dieser Beziehung zu Gott durch Glauben. Und das möchte ich euch heute auch ein bisschen in abgewandelter Form, möchte ich euch das mitgeben heute für alle, die hier sind. Ich habe mal vor einigen Wochen, das ist schon ein paar Wochen her, irgendwann im Frühsommer war das, habe ich mal eine Botschaft gehalten über unser tägliches, ich nenne es mal unser tägliches Glaubensmuskel-Building in Sachen Freundschaft mit Gott. Ja. Und habe so ein paar Tipps gegeben, wie du einfach in deiner Beziehung zu Gott täglich wachsen kannst. Und da habe ich schon gesagt, die Hirnforscher haben herausgefunden, also anerkannte Hirnforscher haben herausgefunden, dass es normalerweise mindestens 21 Tage dauert, bis ein Mensch eine alte Gewohnheit durch eine neue ersetzt hat. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du isst jeden Tag nur Torte, ja, und du willst diese Gewohnheit jetzt ersetzen, durch eine andere Gewohnheit, zum Beispiel jeden Tag nur Gemüse zu essen, als Beispiel, ja. Und du isst 3 Tage lang nur Gemüse und keine Torte und dann achtest du nicht weiter drauf, dann wirst du spätestens nach 5 oder 6 Tagen wieder nur Torte essen. Weil die alte Gewohnheit noch nicht ersetzt ist durch die neue. Das hat was mit neurologischen Synapsen und so weiter da oben zu tun. Ja, genauer weiß ich es auch nicht, aber ich bin kein Arzt. Aber 21 Tage, das habe ich mir gemerkt. Ja. 21 Tage braucht es, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und ich möchte dich heute Nachmittag wirklich inspirieren, deine Freundschaft mit Gott, also deine Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wirklich zu trainieren. Und ich habe damals, als ich die Predigt gehalten habe, habe ich schon diese Challenge gegeben, 21-Tage-Challenge. Wie viele von euch erinnern sich an die 21-Tage-Challenge? Okay, genau, die gebe ich dir heute nochmal. Ja, weil manche haben die 21-Tage-Challenge zwar gemacht und dann haben sie es auch weiter praktiziert, aber inzwischen waren sie doch wieder ein bisschen nachlässig und die Gefahr ist, dass sie die Gewohnheit wieder verlieren. Ich spreche jetzt prophetisch. Ja. Okay, und es ist wichtig, dass du diese 21-Tage-Challenge dir neu nimmst und dir wirklich sagst, jawohl, das praktiziere ich auch jetzt nochmal die nächsten 21 Tage bleibe ich wirklich da dran an dieser Freundschaft mit Gott. Ich bleibe dran an dieser Beziehung zu Gott. Ich praktiziere das jeden Tag. Ich möchte wirklich einer sein, der jeden Tag vor das Angesicht Gottes kommt und mit Gott von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Wie von euch wollen jeden Tag mit Gott von Angesicht zu Angesicht kommunizieren? Ich sag dir, du kannst heute oder morgen spätestens, heute bist du jetzt hier, aber morgen spätestens kannst du damit anfangen. Amen. Und es beginnt, weißt du, es beginnt dann, wenn du dich entscheidest. Es braucht nicht einen Engel, der bei dir an der Tür klopft und sagt, hey, der Vater hat dich jetzt eingeladen, du kannst ab jetzt einfach persönliche Freundschaft mit Gott haben. Jetzt mach das und dann wirst du es haben. Nein, es beginnt, wenn du dich entscheidest, weil er hat sich schon entschieden. Jesus, Hebräer 10, Vers 19 heißt es, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Zutritt in das Heiligtum. Also zum Zutritt zum Herzen Gottes. Wir haben diese Freiheit. Der Weg ist frei. Es braucht nichts mehr irgendwie, was Gott noch irgendwie tun muss. Gott muss nichts mehr tun, um die Freundschaft mit dir zu starten. Er hat die Grundlage bereits gelegt. Wann die Freundschaft mit ihm startet, bestimmst du. Und ich habe in dieser 21-Tage-Challenge, da habe ich so, ich glaube, wir haben das dann ins Internet gestellt, ich weiß gar nicht mehr. Heute habe ich was ausgedruckt, das kannst du dir hinten nachher mitnehmen, aber ich werde jetzt einfach ein bisschen drüber sprechen. So ein Blatt mit so ein paar Punkten, die einfach Empfehlungen sind, wie du einfach dich täglich positionieren kannst für diese Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Okay, interessiert dich das? Weil wenn wir es jetzt durchgehen, dann gehen wir das auch wieder durch im Glauben. Das heißt, ich gebe dir jetzt nicht irgendeine Theorie, sondern mit dem, was ich sage, wird gleichzeitig der Raum geöffnet, die Substanz freigesetzt, dass du da eintreten kannst. Du kannst es ergreifen. Und ich sage jetzt nicht, das muss jetzt genau, du musst es genau in der Reihenfolge machen und du musst genau die Punkte und wenn du das vergisst, dann wird es nichts oder irgendwie sowas. Sondern ich gebe dir einfach so ein paar Anhaltspunkte, wie du dich positionierst vor dem Angesicht Gottes. Ja. Ganz basic, okay? Also, fangen wir mal an. Das Wichtigste ist, wenn du Gott begegnen möchtest, dann musst du ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Ja. Das heißt, wer Gott anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Ja. Du kannst Gott nur auf der Ebene des Geistes begegnen. Das heißt, es ist wichtig, dass du die Ebene des natürlichen verlässt, die Ebene deines menschlichen Denkens verlässt und auf die Ebene des Geistes kommst, weil da ist Gott. Paulus sagt, Kolosser 3, Vers 1 bis 4, sagt er, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das heißt, mit anderen Worten, es ist wichtig, dass du dein Herz zubereitest. Und zwar täglich, dass du dein Herz zubereitest. Es braucht Zeit. Du musst dafür Zeit einplanen. Am besten, ich empfehle immer morgens. Ja, als erstes, wenn es irgendwie möglich ist. Ich meine, manche die sind vielleicht im Schichtdienst und müssen morgens um 5 zur Arbeit oder wie auch immer und dann schaffst du es vorher vielleicht nicht, wenn du abends noch in der Gemeinde bist, da noch Zeit mit dem Herrn zu verbringen, dann hat Gott auch kein Problem, wenn du nachmittags um 3 von der Arbeit nach Hause kommst, dass du dann Zeit mit ihm verbringst. Es kommt nicht zwangsweise darauf an, aber David hat zum Beispiel gesagt, Psalm 5, Vers 4, Herr, schon früh am Morgen hörst du mein Rufen, in aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Das heißt, es ist natürlich schon etwas etwas Spezielles, wenn du diese Gemeinschaft mit Gott hast, bevor du Gemeinschaft mit irgendwas anderem hast. Dein innerer Mensch ist noch freier. Ja? Das heißt nicht, dass es nachmittags nicht auch möglich ist, aber es kann sein, dass du ein bisschen mehr brauchst, dass du erst noch ein bisschen ausräumen musst, mehr als morgens, wenn noch keine Gedanken da sind. Du warst noch nicht auf deinem Handy, du hast noch nicht im Internet geguckt, wieder nach dem Neuesten und so weiter, noch nicht die E-Mails gecheckt und so. Ja? Und da ist noch nicht so viel drauf, ja? Dann bist du noch freier, um Gott zu begegnen. Also deswegen, ich empfehle es einfach, am Morgen zu machen, wenn es möglich ist, und dich auszurichten auf Gott. Und dann ein ganz einfaches Mittel, um deinen inneren Menschen auf die Frequenz Gottes auszurichten, ganz einfaches Mittel ist das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes, das sind seine Gedanken. Du willst seine Gedanken. Also richte dich auf das Wort Gottes. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du an das Wort Gottes rangehen kannst. Ich sage immer, es sind eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder du kannst es lesen, ja, das Wort Gottes, also einfach Bibel lese, einmal durch die Bibel, wie auch immer, einfach lesen, kapitelweise, jeden Tag zwei Kapitel oder wie viel auch immer, lesen, das heißt, das ist wie so, du nimmst einfach so eine Portion Wort Gottes auf, jeden Tag, das ist gut, das ist wunderbar. Zweite Möglichkeit ist, du studierst das Wort Gottes, das ist schon ein bisschen tiefer gehen, da kannst du dann vielleicht nicht gleich zwei oder drei ganze Kapitel durchstudieren, sondern vielleicht nur ein Gleichnis von Jesus oder ein Wunder von Jesus, und du schaust ein bisschen genauer rein, du schlägst nach im Griechischen vielleicht oder googelst einfach verschiedene Sachen dazu und beschäftigst ein bisschen näher damit, du studierst das Wort Gottes, mit anderen Worten. Und das Dritte, die dritte Möglichkeit, und das ist die intensivste Möglichkeit, wie du mit dem Wort Gottes umgehen kannst, ist, du meditierst das Wort Gottes. Das heißt, da reicht unter Umständen ein Satz. Ja? Zum Beispiel, genial, Zephania 3, Vers 17. Er freut sich über mich in Fröhlichkeit. Er jauchzt über mich mit Jubel. Er schweigt in seiner Liebe. Wow, da bist du schon weggebeamt. Aber du meditierst es, das heißt, du murmelst. Meditieren heißt ja nachmurmeln eigentlich, immer wieder murmeln. Das heißt, du wiederholst es, du machst es dir auf einer tieferen Ebene bewusst. Nicht im Verstand, sondern wirklich runter in dein Bewusstsein. Du machst dir dieses Wort, diesen einen Vers oder diese zwei Verse höchstens, machst du dir bewusst und meditierst darüber. Ja? So nimmst du das Wort Gottes auf. Und indem du das Wort Gottes aufnimmst, nimmst du etwas von Gott auf. Das ist so. Wann immer du, ich meine, das ist ja auch so im Natürlichen, wenn du ein Buch von irgendjemand liest, jetzt im Natürlichen, also du liest Goethe als Beispiel, dann nimmst du etwas vom Denken von Goethe auf in dem Moment. Ja? Okay, ist nett, aber besser ist die Gedanken von Gott. Amen. Also nimmst du sein Wort und das sind seine Gedanken und so tunst du dich ein auf seine Frequenz. Das Zweite, Gott sagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das heißt, den zweiten Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte in deiner 21-Tage-Challenge, also tägliches Programm sozusagen, zweiten Punkt, der auf jeden Fall immer von Bedeutung ist, ist Lobpreis und Anbetung. Es heißt auch, Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Also manchmal musst du im Geist durchbrechen. Also es ist wichtig, wenn du wirklich Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen möchtest, wenn du als von Freund zu Freund mit ihm reden willst, dann ist es wichtig, dass da im Geist nichts mehr dazwischen steht, dass so ein Freiraum da ist, dass du eingetunt bist auf diese Frequenz. Wie von euch haben schon gemerkt, dass wenn du beginnst manchmal mit dem Lobpreis, du stehst morgens auf, du beginnst mit dem Lobpreis und dann denkst du noch, ach ja, mein Stimmchen, hör das überhaupt oder wie auch immer. Und du musst erst durchbrechen in eine andere Dimension. Amen. Wie machst du das? Einfach indem du entschieden bist, durchzubrechen. Du sagst, okay, ich preise den Herrn, bis seine Gegenwart meinen Raum füllt. Bis seine Herrlichkeit da ist. Bis ich einfach spüre, wow, jetzt bin ich in einer anderen Dimension. Jetzt bin ich drüber über die Schwelle. Und da merkst du, da ist die Ebene von Durchbruch. Da ist die Ebene, da merkst du, jetzt übernimmt der Heilige Geist. Jetzt übernimmt etwas anderes. Jetzt wird es übernatürlich. Okay? Und dazu ist eben wichtig, dass du nicht nur zwei Lieder singst, sondern wirklich reingehst in diesen Lobpreis. Auch im Geist, vielleicht in Sprachen singst. Du kannst natürlich auch Lobpreis-CD im Hintergrund benutzen, zum Beispiel die von der Irina oder welche auch immer, YouTube oder was auch immer. Und einfach da einfach reingehen, bis du diesen Punkt getroffen hast. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt, das war, hatte ich erzählt, jetzt als wir aus dem Urlaub zurückkamen, als wir in Korsika waren und am Schluss zum Flughafen mussten, ja, habe ich erzählt, als wir zurückkamen, da war ja dann völlig unvorhergesehen auf unserem Weg zum Flughafen plötzlich die Straße gesperrt und Stau und es ging keine Autolänge vorwärts, weil ein Unfall gewesen war und es gab keine Möglichkeit auszuweichen. Irgendwie haben unser Google Maps geguckt, es war nichts, wir waren mitten in der Pampa und es gab keine Chance und die Zeit lief und lief und lief und wir haben immer mehr gesehen, okay, und irgendwann mal war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir noch eine Viertelstunde länger hier stehen, dann ist definitiv, dass wir unseren Flug nicht mehr kriegen. Ja. Dann ist ganz klar, wir mussten ja den Mietwagen zurückgeben und so weiter. Das war klar, es war keine Chance, aber wir wussten, wenn wir den Flug nicht kriegen, dann sind wir am Sonntag nicht hier im Gottesdienst und so weiter und so fort. Wir wussten, wir müssen hier sein. Ja, also wir waren verzweifelt, verstehst du? Und wir wussten, irgendwas muss passieren. Wir brauchen ein Wunder. Wir haben echt zum Herrn geschrien und gesagt, Herr, wir brauchen ein Wunder. Und was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, preis mich, lob mich. Und wir haben angefangen, ihn zu preisen und zu loben. Und ziemlich intensiv, ja, also mit dieser Verzweiflung. Ja. Ja. Und irgendwann kam dieser Punkt, und ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist wie so, wir hatten so einen Kipppunkt im Lobpreis. Oder gemerkt hast, wow, jetzt sind wir in einer anderen Dimension. Keine Sorgen mehr, keine Angst mehr. Irgendwie Gott ist in Kontrolle. Wir preisen den Herrn. Halleluja. Wir haben immer weiter gepriesen. Aber ich wusste, jetzt ist was im Geist gekippt. Und ich sagte, es hat keine Minute gedauert, nachdem ich diesen Kipppunkt gespürt habe. Und plötzlich hat sich der Stau aufgelöst und wir konnten durchfahren. Verstehst du? Also das ist die Übernatürlichkeit des Lobpreises, wenn er diesen Punkt trifft. Und ich glaube, Gott will, dass wir jeden Tag in diese Dimension reinbrechen. Ich meine nicht, dass du jeden Tag im Stau stehst und ein Wunder brauchst, aber verstehst, dass du aus diesem Natürlichen, aus diesem Verhaftetsein, weil zunächst mal, weißt du, in jeder Situation, die du hast, jeder Herausforderung zuerst, du berechnest einfach deine natürlichen Möglichkeiten. Du schaust Google Maps, du siehst die Zeit, du überlegst, du denkst, okay, so und so und berechnest, okay, unterm Strich, keine Chance. Andere Situation, du berechnest und unterm Strich vielleicht doch eine Chance, aber im Natürlichen. Gott will, dass wir auf die Ebene des Übernatürlichen kommen. Amen. Die Beziehung mit ihm, die Freundschaft mit ihm ist auf der Ebene des Übernatürlichen, nicht auf der Ebene des Natürlichen. Du begegnest Gott nicht in deinem Verstand, nicht in deinen Gedanken. Gottes Gedanken sind nicht deine Gedanken. Gottes Gedanken sind höher als deine Gedanken. Das heißt, er wird nicht auf die Ebene deiner Gedanken kommen, sondern du musst rauskommen aus deinen Gedanken. Und durchbrechender Lobpreis und Anbetung hilft dir, über die Schwelle zu gehen, wo deine Gedanken keine Rolle mehr spielen. Amen. Wo nicht mehr du denkst, sondern wo er beginnt, dich zu übernehmen. Und deswegen Lobpreis und Anbetung ist der zweite wichtige Punkt. Und zwar eben nicht als ein Programmpunkt, verstehst du? Nicht als Liedersingen, sondern wirklich. Weißt du, das kann sein, wenn du entsprechend reingehst im Geist mit Entschiedenheit, es kann sein, du bist in einer halben Minute da. Manchmal brauchst du vielleicht eine halbe Stunde, bis du da bist, wie auch immer. Aber einfach dranbleiben. Ein Stück weit geschieht dir auch, wie du glaubst. Wenn du glaubst, dass du immer erst den Herrn 3 Stunden preisen musst, bevor irgendwie ein bisschen was Übernatürliches kommen kann, dann wirst du es wahrscheinlich so tun müssen immer. Ich versuche immer, meinen Glauben dafür einzusetzen, dass es schneller geht. Weil ich will einfach noch mehr Zeit mit Gott selber haben, als die Zeit mit sozusagen mit der Vorbereitung zu verbringen. Okay. Gut, was auch hilft, um in diese Ebene des Übernatürlichen reinzukommen, gerade auch in deiner Lobpreiszeit, so zwischen oder gegen Ende oder wie auch immer, wann du es einfach empfindest, ist einfach Gott die Anliegen deines Herzens auszuschütten. Ihm einfach zu sagen, was dir auf dem Herzen ist, deine Anliegen zu sagen. Philipper 4, Vers 6, ja, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja. Das heißt, du sagst ihm alles, was dir, man sagt das so im wahrsten Sinn des Wortes, es liegt dir auf der Seele, mir liegt was auf der Seele. Also wenn dir was auf der Seele liegt, ist es schwer im Geist aufzusteigen. Und deswegen ist es wichtig, solange es dir noch auf der Seele liegt, was sagt Gott? Er sagt, seid um nichts besorgt. Das heißt, mit anderen Worten, du löst es nicht dadurch, du kriegst es nicht weg von deiner Seele, indem du es von allen Seiten betrachtest und indem du dir Sorgen drumherum machst und indem du dir jetzt überlegst, ha, können wir es nicht so machen und so. Und das wird vielleicht manchmal kommen. Du fängst an, den Herrn zu preisen und dann kommt dir irgendein Problem und dann fängst du an, rumzudenken und ehe du dich versiehst, singst du zwar vielleicht noch ein Lied, aber gleichzeitig bist du völlig in deinen Gedanken drin und dann setzt dieses Wort von Paulus ein, das sagt, hey, seid um nichts besorgt, also stopp mit den Sorgen, stopp mit dem Rumdenken, stopp mit den Gedanken, sag's Gott, sag Gott das Anliegen und zwar, wie sagt er, mit Gebet und Flehen und mit Danksagung. Amen. Sag Gott, danke, okay, danke, dass du dich darum kümmerst. Und wenn Gott sich darum kümmert, dann ist es für dich erledigt. Ist einfach, ne? Wenn Gott sich darum kümmert, ist es für dich erledigt. Das heißt, du musst dich nicht mehr weiter darum kümmern. Das heißt, du bist frei, weiter aufzusteigen. Du bist frei, weiterzugehen im Geist. Du bist frei, Gott zu begegnen. Weil das ist, ich meine, das ist natürlich auch Begegnung mit Gott, Gott deine Anliegen zu sagen. Aber sagen wir, es ist noch eine oberflächliche Stufe, ja? So, okay, ich sag halt meine Bedürfnisse. Ja? Auch wenn es um Freundschaft geht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt einen Freund hast und der kommt einfach dich besuchen und alles, was er sagt, ist eigentlich, dass er dir eine halbe Stunde lang erzählt, was er eigentlich gerne möchte, dass du für ihn tust. Und dann sagt er, okay, jetzt weiß ich nichts mehr und geht wieder. Ja? Ist jetzt keine besonders beglückende Freundschaft wahrscheinlich so auf die Dauer. Ja? Das heißt, das ist sozusagen, das ist am Eingang, an der Eingangstür. Du sagst Gott diese Dinge, du einfach das, was er dir aufs Herz legt. Ich spreche auch nicht jetzt von einer langen Gebetsliste oder so, die du da haben musst, sondern das, was du einfach merkst, das ist mir auf dem Herzen, das bewegt mich. Das sagst du Gott, du dankst ihm und dann ist es erledigt. Und dann, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und diesen Punkt solltest du immer in deiner Zeit mit Gott haben. Ansonsten wirst du nie in diese Tiefen reinkommen. Egal, ob du jetzt all die Punkte sonst genauso praktizierst oder nicht. Aber ein entscheidender Punkt ist der, ich sage mal, der Punctus Knactus, Spezialiter oder wie auch immer. Du bringst dein Herz vor ihm zur Ruhe. Amen. Sag mal, ich bringe mein Herz vor ihm zur Ruhe. Es heißt, du hörst auf, dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, auch mit Gebetsanliegen oder auch selbst mit anderen geistlichen Dingen. Du hörst auf, im Wort zu studieren zum Beispiel. Ja? Und du schaust einfach nur ihn an. Du kommst vor sein Angesicht. Du bist von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, also ist noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Er ist dieser Ort der Ruhe. Die Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht ist eine Begegnung im Geist. Und damit du ihm im Geist begegnen kannst, ist es von entscheidender Bedeutung, dass dein natürlicher Mensch ruht. Deswegen kommst du an dem Punkt der Ruhe nicht vorbei. Solange du hier oben noch viele Gedanken hast, ist nicht viel möglich, was die Begegnung angeht. Aber in dem Moment, wo diese Gedanken runterfahren, wo du zur Ruhe kommst, du kannst dir im Hintergrund christliche Meditationsmusik, Soaking-Musik oder was auch immer reintun, das hilft dir unter Umständen, je nachdem, was du für ein Typ bist, aber mir hilft sowas, insbesondere wenn es drumherum irgendwelche Geräusche gibt, dass es sich bei uns da irgendwelche Nachbarn tun, irgendwelchen Garten Hecke schneiden oder so, ja, dann brauche ich meinen Kopfhörer und dann brauche ich Soaking-Musik, weil sonst höre ich immer mich draußen, ja. Also entscheidend ist, dass du deinen Verstand zur Ruhe bringst. Entscheidend ist, dass du deinen inneren Menschen zur Ruhe bringst. Und in dieser Position begegnest du Gott. In dieser Position, wo du ihn anschaust, weißt du? Anschaust. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, dieser Vers, Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer sagt über Jesus, seht das Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes. Dieses griechische Wort für seht, das da steht, also seht, ja, im Hochdeutschen seht, ja. Muss man aufpassen, als Schwabe klingt es so wie sehen. Ja. Okay. Seht das Lamm Gottes, dieses griechische Wort für sehen, heißt so viel wie aufnehmen. Ja. Wirklich, behold, im Englischen heißt es in manchen Übersetzungen jedenfalls, aber das finde ich eine gute Übersetzung, behold, ja, also festhalten, empfangen, ja, ergreifen, ja, einfach so. Und das ist die Einladung Gottes an dich, von Angesicht zu Angesicht. See, ja? Behold, behold me. Sieh mich. Der Vater sagt, sieh mich. Jesus sagt, sieh mich. Und du schaust. Du schaust mit deinen geistlichen Augen. Du nimmst auf mit deinen geistlichen Augen. ich kann es spüren, da legt sich was gerade. Wow. Auf dich. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe übrigens mein letztes Buch, Im Zentrum der Herrlichkeit, das ich geschrieben habe, da spreche ich viel darüber, auch über dieses Schauen, dieses Sehen, wirklich auf das Zentrum der Herrlichkeit zu schauen, auf Jesus zu schauen, in seinem Leidensweg, aber auch in seiner Auferstehung, in seiner Herrlichkeit. Und er sagt, ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du siehst das Bild der Liebe des Vaters, indem du Jesus anschaust. Ja? Es geht um dieses Behold, es geht um dieses Sehen, es geht um dieses Aufnehmen. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, ich höre es so bei Einzelnen so raus, die sagen jetzt vielleicht, ja, aber wenn ich das dann mache, dann schlafe ich immer ein. Ich sag dir was, lieber einschlafen in diesem Zustand, als nicht zur Ruhe gekommen. Ja, manchmal ticken wir ein bisschen weg, das macht nichts, verstehst du? Du kommst, manchmal ist es fast so, du kommst wie in so einen Zwischenzustand, wo du gar nicht mehr so richtig weißt, schlafe ich jetzt oder bin ich noch wach? Oder du denkst, habe ich jetzt einen Sekundenschlaf gehabt? Oder was ist jetzt? Und du bist in so einem Zwischenzustand und da hast du die stärksten Offenbarungen. Und da begegnet Gott dir am gewaltigsten. Und da hast du plötzlich eine Vision oder du hast plötzlich einen Eindruck und plötzlich weißt du und plötzlich hast du eine Richtung. Also mir ist auch schon öfters so gegangen, dass ich dann irgendwann mal gemerkt habe, oh ja, irgendwie, jetzt war ich weg. Ja? Aber wenn ich dann sozusagen mich wieder an meinen Schreibtisch setze, oder meistens sitze ich eh an meinem Schreibtisch, aber mich sozusagen meinem Schreibtisch wieder zuwende, ja, dann merke ich, wie einfach aus meinem Innersten dieser Strom fließt. Und dann brauche ich, was weiß ich, ob das jetzt Predigt ist oder irgendwas, ich brauche nur noch Schreiben. Verstehst? Weil dann kommt es. Dann fließt, da ist Offenbarung, da ist dieser Strom da. Wo ist dieser Strom aktiviert worden? In der Ruhe. In der Ruhe. Der Schlüssel ist die Ruhe. Und wenn du alles andere vergisst von dieser 21-Tage-Challenge, aber jeden Tag in diese Ruhe Gottes einzugehen und einfach vor ihm zu sein, ich sage dir, das wird dein Leben verändern. Amen. Das wird deine Beziehung zu Gott verändern. Das wird dein Erleben Gottes verändern. Das wird die Realität Gottes in deinem Leben verändern. Ja, Psalm 32, Vers 8 heißt es, er sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also das ist der Plan Gottes mit seinen Freunden. Er will uns mit seinen Augen leiten. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ja, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Der Vater hat Jesus mit seinen Augen geleitet. Jesus hat sich von seinen Augen leiten lassen. Manche Christen sagen dann immer und sagen, ja, aber ich sehe gar nicht, was der Vater tut. Du hast den nächsten Vers nicht gelesen. Im nächsten Vers heißt es nämlich, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm alles, was er tut. Amen. Wie ist es? Durch Glauben. Das heißt, du glaubst, dass der Vater dir alles in dieser Zeit der Ruhe, in dieser Zeit, wo du vor ihm bist, von Angesicht zu Angesicht, glaubst du, dass er zu dir redet? Glaubst du, dass dein Austausch stattfindet? Ja, auch eine Vereinigung, ich würde sogar Vereinigung nennen, von Geist zu Geist. Ja? Jesus und du, der Heilige Geist und du, kommt eine Einheit zustande. Du glaubst das, dass es passiert und erst hinterher realisierst du es richtig. Der Verstand will es immer gleich, der will sagen, okay, was sagt er jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Keep calm. Ja, ganz ruhig. Ja. Lass ihn einfach machen. Und du wirst schon merken, was er tut. Amen. Er wird dich mit seinen Augen leiten. Das heißt, du lässt ihn zu dir reden. Das ist Gott zu sich reden lassen. Ja. Gott zu sich reden lassen ist nicht nur zu sagen, okay, was sagt er mir jetzt genau zum Mitschreiben? Sondern Gott zu sich reden lassen heißt, okay, ich lasse mich imprägnieren von seinem Herzen. Und dann kann ich es ja aufschreiben. Amen. Und vielleicht realisiere ich erst, während ich es aufschreibe, was er eigentlich sagt. Oder gesagt hat, besser gesagt. Halleluja. Habakuk 2, Vers 1 ist auch ein guter Vers dafür. Auf meinen Posten will ich treten, sagt Habakuk, und auf den Wall mich stellen. Und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das ist doch auch interessant, weißt du, allein wie das beschrieben ist. Ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das macht für einen menschlichen Verstand gar keinen Sinn eigentlich. Gell? Ich will mit meinen Augen sehen, was er mit mir reden wird. Also ich brauche nochmal meine Ohren, um zu hören, was jemand sagt. Nicht meine Augen. Also vielleicht bist du Lippenleser oder so, keine Ahnung, aber ich nicht. Ich höre mit meinen Ohren, was jemand sagt. Und trotzdem sagt Habakuk, ich will sehen, spähen, beziehungsweise wir spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das heißt, es geht offensichtlich nicht um die natürlichen Sinne, sondern es geht um diesen Austausch von Geist zu Geist. Da kommt etwas in dich hinein, da kommt etwas in dein Leben hinein. Da kommt ein Download, könntest du auch sagen. Ein Download. Weißt du, Gott kann dir, und ich habe das schon erlebt, Gott kann dir in einer Sekunde ja, eine ganze Predigt downloaden, vielleicht sogar ein ganzes Buch downloaden. In einer Sekunde. Und du weißt in einer Sekunde, boah, jetzt ist es in mir drin. Es ist doch noch einiges Arbeit, das alles auszuformulieren und zu schreiben. Aber Gott kann dir den Download in einer Sekunde geben. Er ist Gott, ist Geist, verstehst du? Und das ist das, was du brauchst. Also nicht jeden Tag brauchst du ein ganzes Buch. Es reicht ja aus, wenn du jeden Tag den Download für den Tag bekommst, den du jetzt vor dir hast. Aber ich garantiere dir, Gott weiß, was du an dem Tag brauchst. Und er wird dir genau den Download geben, den du brauchst für den Tag, der vor dir liegt. Amen. Wenn du einfach vor ihm bist und einfach zulässt, dass er dich imprägniert. Halleluja. Deswegen, einfach, ja, ich muss zum Ende kommen. Challenge, okay? Sag zu deinem Nachbar, Challenge. Okay? Erstens, nimm dir den Zettel mit, der draußen am Ausgang liegt. Das ist der erste Teil der Challenge. Kostet nichts, also. Nimm's dir mit. Zweitens, nimm dir vor, 21 Tage lang, nimm das als Grundlage, wirklich 21 Tage lang in deiner Zeit mit Gott. Wie ich gesagt habe, es geht nicht um die genaue Reihenfolge und alles im Detail. Und vielleicht hast du noch andere Elemente. Und ich habe auch noch, also es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag das genau nach Schema F mache, verstehst? Das sind einfach Hinweise. Aber nimm dir vor, ich investiere jeden Tag eine bestimmte Zeit, wenn es möglich ist, gleich morgens, eine bestimmte Zeit, um Freundschaft mit Gott zu bauen, meinen Glaubensmuskel bezüglich Freundschaft mit Gott zu trainieren, indem ich diese tägliche Zeit mit ihm habe, vor ihm, in der Ruhe. Wie gesagt, dieser Punkt muss dabei sein. Ruhe vor Gott. Und ich weiß, viele haben mir das ja auch geschrieben, das ist der schwierigste Punkt fürs Fleisch. Ja, das Fleisch will nicht zur Ruhe kommen. Aber genau da ist der entscheidende Punkt. Amen. Und Menschenleben werden wirklich verändert. Stimmt, zum Schluss einfach zur Ermutigung. Ich lese nur ein Zeugnis von einer Frau, das sie mir geschickt hat, nachdem ich im Juni diese Challenge das erste Mal gegeben habe. Die hatte es damals über Livestream gehört. Und die schrieb mir dann im August, und sie wohnt in NRW, also Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bielefeld, und schreibt hier: Diese Mail schreibe ich zu Gottes Ehre und zu deiner Ermutigung. Ich hatte deine Predigt Freundschaft mit Gott heute vor 6 Wochen gehört, und weil ich so einen Hunger nach der Gegenwart Gottes habe, habe ich die Challenge angenommen. Ich dachte mir, wenn ich es 21 Tage lang schaffe, täglich Gott zu suchen und ihn zu erleben, zu hören, was auf seinem Herzen ist und so weiter, dann schreibe ich dir wirklich eine Mail. Du hattest ja gesagt, dass wir dir dann eine Mail schreiben dürfen. Ja, das sage ich jetzt wieder, darfst du mir. Okay, mit dem, was sich in unserem Leben verändert hat. Ich habe die Challenge verdoppelt und heute ist der 42. Tag. Tatsächlich ist es mir mit Gottes Hilfe jeden Tag möglich gewesen, abends dafür Zeit zu finden. Darüber freue ich mich sehr. Ich habe fast jeden Tag Gott erlebt und merke richtig, wie mich die Erfahrungen sicher machen im Umgang mit geistlichen Dingen. Zur Unterstützung habe ich vorher Lobpreis gehört und gemacht, genau, wie es ja auch gesagt, Predigen gehört, Bücher gelesen und so weiter. Was hat sich verändert? Er sagt, mir ist die geistliche Realität viel wirklicher geworden. Auch tagsüber bete ich mehr und viel in Sprachen. Fast jedes Mal, wenn ich Gott suche und den Heiligen Geist bitte, mich zu erfüllen, spüre ich die Gegenwart Gottes so stark, dass ich beginne zu vibrieren. Das war wahrscheinlich nicht am ersten Tag, sondern es ist etwas, was sich entwickelt, verstehst du? Ich spüre die Gegenwart Gottes so stark, dass ich beginne zu vibrieren. Es fängt bei den Händen an und wenn ich es zulasse, wird es stärker und breitet sich weiter auf den Körper aus. Zuerst wusste ich nicht, ob ich das zulassen soll. Dann habe ich die Predigt von Catherine Ranalla gehört, hier bei unserer Konferenz dann im Juli. Und sie hat es mit dem Heiligen Geist sehr gut erklärt. Sie schreibt, ich bin Mitglied in der Christus für alle e.V. in Bielefeld und wenn ich dort zum Gottesdienst gehe, also seitdem sie diese Challenge angenommen hat, spüre ich viel stärker Gottes Gegenwart, sein Wirken und was er vorhat. Das heißt, sie ist sensibler geworden für die Dinge Gottes. Die Gegenwart Gottes breitet sich eigentlich mehr und mehr auf alle meine Lebensbereiche aus. Also, ich werde damit auf jeden Fall weitermachen und ich möchte dir danken, denn die Predigen von Glory Life tun mir generell gut und so weiter und helfen mir geistlich zu wachsen. Preist den Herrn. Amen. Das heißt, das siehst die Veränderungen. Amen. Wie viele von euch wollen sensibler sein für die geistlichen Dinge in ihrem Leben? Amen. Wie von euch wollen spüren, was der Heilige Geist tut in einem Gottesdienst oder überhaupt auch bei dir in der Arbeit oder so? Wie viele wollen das spüren? Okay, dann nimm dir den Zettel, Challenge. Ich bete noch zum Schluss für dich. Danke, Vater, Herr. Wir haben deine Challenge gehört, Herr. Ja, es ist nicht nur eine Challenge, sondern es ist eine Einladung, Herr. Es ist die Einladung in die Freundschaft mit dir. Es ist die Einladung an uns als Söhne Gottes, als Töchter Gottes, wirklich die Freundschaft mit dir zu pflegen und die Freundschaft mit dir zu entwickeln. Und mehr soll auch über uns gesagt werden, dass wir Freunde Gottes sind. Nicht nur positionell, sondern real in unserem Leben, Herr, dass wir aus der Freundschaft mit Gott heraus leben, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Vater, für viele, auch die über Livestream zuschauen und auch hier im Raum, die diese Challenge annehmen, Herr, ich bete, Herr, dass du dein Wort bestätigst, Herr, und dass du ihnen einfach gewaltige Erfahrungen gibst, Herr, mit deiner Gegenwart und dass du ihr Leben verwandelst, Herr, und dass du uns wirklich in diese Freundschaftsbeziehung mit dir führst, Herr, tiefer als je zuvor, Herr, dass es stärker wird in uns als je zuvor, Herr, und dass es unser Leben mehr und mehr bestimmt, Herr. Danke dafür, Vater. Danke für deine Gnade, Heiliger Geist, mit der du uns lockst und ziehst und hineinführst. Danke auch für alle, die damals schon die 21-Tage-Challenge angenommen haben und immer noch dabei sind, Herr. Weil das ist das Beste, du hörst gar nicht mehr auf, verstehst du? Das ist ja der Sinn der Sache. Weil nach 21 Tagen ist es so drin, dass du gar nicht mehr anders kannst. Ich sage dir ganz ehrlich, ich könnte ohne die Zeit mit Gott jeden Tag. Ich kann das gar nicht. Es geht gar nicht. Also vielleicht halte ich es mal einen Tag durch. Es gibt mal Tage, da geht es nicht anders, auf Reisen oder wie auch immer. Da hast du vielleicht nicht immer die Gelegenheit. Aber ich sage dir, spätestens wenn ich wieder irgendwo zur Ruhe komme und ich es dann nicht hätte, da würde ich mich selber nicht mehr mögen. Nicht, weil ich Verdammnis habe, weil ich es nicht gemacht habe, sondern einfach, weil meine Seele nicht im Gleichgewicht wäre. Verstehst du? Du brauchst es. Ja? Und je mehr du das drin hast, umso leichter wird es, das zu tun. Verstehst du? Denn, weil du merkst, das brauchst du. Das ist wie beim Joggen. Ja, als ich angefangen habe zu joggen, am Anfang, boah, Schnauf und so weiter und hoffentlich ist die halbe Stunde bald rum. Ja? Aber wenn du dann das konsequent machst jeden Tag, irgendwann mal, spätestens mittags, sagt der Körper schon, hey, du musst noch joggen heute. Der will das, verstehst du? Und genauso ist dein Geist, der will das. Und das setze ich frei über dir, dass es will, in Jesu Namen. Amen, Halleluja. Okay, ihr Lieben, wir machen 10 Minuten Pause. 10 Minuten machen wir weiter und dann wollen wir von Lilo hören. Amen. Du hast noch 10 Minuten Zeit.